zu diesem Punkt sagen, liebe Freunde. Aber auch an die Adresse des Politikers. Herr Erzgott, Herr Geislich, muss ich noch mal unterbrechen. Ich bitte, die Plätze einzunehmen. Die Führung. Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden. Und wenn einer heute dies mitgehört hat und wenn einer Weimar kennt und wenn einer kennt, wie es in Polen und wie es in anderen Ländern aussieht, dann ist dies eine würdige Stunde der Demokratie und wir sollten stolz auf unsere Demokratie auch in dieser Stunde sein. Ich erinnere an das Wort. Ich erinnere daran, was hier gesagt worden ist hinsichtlich der Ausübung unserer verfassungsmäßigen Rechte in der Wirkung auf junge Menschen. Sind Sie bereit? Nein. Wir sind sozusagen im Zentrum der Macht, wenn man so will.